In seiner Laufbahn als Ermittler hat Franklin Gelbert in hunderten Hotelzimmern in ganz Kansas übernachtet, von Nord nach Süd und von Ost nach West. Praktisch alle solche Zimmer sind mit Plastikbechern in einer durchsichtigen Hülle ausgestattet, die meist mit einem Spruch wie »garantiert hygienisch« bedruckt ist. Zufällig sind die Gläser auf der Minibar in seiner kleinen Suite jedoch aus echtem Glas. Gelbert nimmt das Gewicht des Glases, das er in die Hand genommen hat, erst wahr, als es zu spät ist, wobei er sich wahrscheinlich sowieso nicht beherrscht hätte. Er schleudert das Ding an die Tür, durch die Davis gerade verschwunden ist. »Besser das Glas als sie«, denkt er, »nicht, dass ich ihr je etwas antun würde.« »Natürlich nicht. Selbst wenn sie eine Verräterin ist, hatten sie eine gute Zeit zusammen, haben ein paar schlimme Jungs und Mädchen geschnappt. Er hat Ella viel beigebracht, und sie war begierig, etwas zu lernen, nur hat sie anscheinend nicht genug gelernt, sie begreift nicht, wie gefährlich Coughlin ist.« Gelbert fragt sich, ob die beiden nach ihrem perfiden Treffen im Café wohl irgendwo anders hingegangen sind, vielleicht in ein Motel? Nein, nein, sowas würde sie nie tun, nicht mit dem Hauptverdächtigen in einem Mordfall. Nie? Wirklich? Nie? Coughlin sieht nicht schlecht aus, und er hat so einen naiven Blick, der ausdrücken soll, dass er die Wahrheit sagt. Manche Leute könnten das anziehend finden. Ist es also wirklich so weit hergeholt, dass Ella und Coughlin vielleicht als merkwürdige Variante des Stockholm-Syndroms? Nein. Obwohl Ella ihm in den Rücken gefallen ist, kann er sich das nicht vorstellen. Außerdem ist sie jetzt nicht mehr wichtig. Sie spielt nicht mehr mit. Die Frage ist, was er jetzt in Richtung Coughlin unternehmen kann. Die Antwort lautet wohl, nichts. Ella hat Gelbert in eine verzwickte Lage gebracht. Warum musste der verdammte rückgratlose Trooper auch alles ausplaudern? In den Ruhestand zu gehen, wie Ella vorgeschlagen hat, ist ein scheußlicher Gedanke, als würde man ihn an den Rand einer Klippe führen. Er kann sich nicht vorstellen, einfach ins Leere zu springen. Er hat keine Hobbys, bis auf das tägliche Kreuzworträtsel in der Zeitung. Ab und zu legt er auch ein Puzzle. Seine Urlaube bestehen aus ziellosen Fahrten mit einem gemieteten Wohnmobil, wobei er Sehenswürdigkeiten besichtigt, die ihm Schnuppe sind, und Fotos aufnimmt, die er sich später kaum jemals ansieht. Jede Stunde kommt ihm dann wie drei vor. Im Ruhestand würden sich diese langen Stunden mit 1000, dann 2000 und dann 10.000 multiplizieren, und in jeder Stunde würde ihn der Gedanke daran quälen, wie Danny Coughlin ihn über den Tisch hinweg mit seinen großen, unschuldigen Augen angesehen und gesagt hat, »Nehmen Sie mich doch fest! Tja, das können Sie offenbar nicht!« Und der Gedanke, wie Danny Coughlin in einem anderen Staat neben einer weiteren jungen Frau anhält, die den Daumen hebt und einen Rucksack auf dem Rücken trägt. Und was kann ich tun? Naja, eines kann er tatsächlich tun, das zerbrochene Glas aufsammeln. Er holt den Papierkorb, kniet sich auf den Boden und fängt damit an. Bald ist er bei 57 Scherben angekommen, und wenn man 1 bis 57 addiert, kommt 1653 heraus. Ich hätte Ella nichts angetan, auf gar keinen Fall. Aber da war ein Moment, wo... Ein scharfer Schmerz fährt in seinen Daumenballen und ein Blutstropfen tritt hervor. Gelbert merkt, dass er sich verzählt hat. Er überlegt, ob er noch einmal von vorn anfangen muss.